Jesus, mein Siegesheld, du hast den Feind gefällt, der mich bedrängt hat. Vater, ich bleib dein Kind, wenn gleich so stark die Sünd in mir wie Feuer aufbrennt. Was soll der Feind mir tun? Wenn du nicht mehr an die Hilfe Gottes glauben kannst, dass du von deinen Fesseln los wirst, dann willst du letztlich nicht loswerden. Wer frei werden will, glaubt durch bis ans Ende, ohne die Waffen zu strecken, denn er will sich lieber zu Tode glauben, als dass er durch Unglauben die Schlacht verlieren muss. Darum glaube und du wirst siegen. Glaube und alles wird neu. Denn so spricht Jesus Christus: So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei.